Übung 1b. Lesen Sie mit. Beachten Sie die Schreibweise. Der Sturm. Das Benzin. Das Ozon. Die Katastrophe. Die Atmosphäre. Die Energie. Das Chlor.